Kundgabe 2896. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.09.1943. Geistige Mitarbeiter auf Erden. Kampf. Ihr habt noch einen beschwerlichen Weg zu gehen und müsstet euch vorbereiten auf euer Amt, so ihr mir dienen wollt. Und darum fordere ich von euch das Einsetzen eurer ganzen Kraft. Ich fordere eure Selbstüberwindung und prüfe euch zuvor, auf dass ihr erstarket und mir rechte Werkzeuge werdet für die letzte Zeit des Kampfes. Und dieser Kampf wird schwer sein. Er wird mit aller Härte gegen euch geführt werden. Und ihr werdet ihn nur bestehen, so ihr mich anrufet um Beistand. Und darum müsstet ihr innig mit mir verbunden bleiben. Ihr dürfet euch nicht von der Welt gefangen nehmen lassen. Ihr müsstet ständig Kraft schöpfen aus meinem Wort. Und ihr dürfet nicht lau und träge werden, sondern mit größtem Eifer ringen um Vollkommenheit. Jede Stunde müsstet ihr nützen zum Wirken für mich. Und jedes Wort soll von mir zeugen und von meiner Liebe. Ihr müsstet euer geistiges Streben euch zum Lebensinhalt machen. Ihr müsstet euch ständig fühlen als meine Mitarbeiter auf Erden, die große Arbeit zu leisten haben. Und ihr dürfet keine Zeit versäumen, denn sie drängt. Denn sie drängt dem Ende entgegen und erfordert darum eifrige Tätigkeit. Wollet ihr mir dienen, dann muss euer ganzes Streben nur darauf gerichtet sein, euren Mitmenschen zu helfen in ihrer geistigen Not, ihre Seelen mir zuzuführen, sie zu unterweisen und ihnen meinen Willen zu übermitteln. Ihr müsstet euch diese Seelenarbeit so angelegen sein lassen, dass nichts euch davon abwendig machen kann. Und ihr müsstet innig meinen Segen dazu erbitten, auf dass ich euch an der Hand führe und eure Schritte lenke denen entgegen, die ihr gewinnen sollt für mich. Und eure Liebe soll ständig den irrenden Seelen gelten. Und wo ihr ihnen helfen könnt, sollt ihr bereit sein in dienender Selbstlosigkeit. Und so ihr redet, dann unterstellet euch meinem Geist, auf dass ich selbst dann durch euch reden kann und meine Schäflein zu gewinnen vermag. Ich nehme Anteil an jedem Erleben, so ihr es mir unterstellt. Ich achte der kleinsten Regung in euch, die mir gilt, und stärke euren Willen. Und ich lasse an euch auch Versuchungen herantreten, auf dass ihr sie überwinden sollt und dadurch eure Widerstandskraft vermehret. Denn ihr werdet sie benötigen in kommender Zeit. Ihr werdet ringen müssen um tiefen, unerschütterlichen Glauben und euch immer fester anschließen müssen an mich. Wollt ihr standhalten und Sieger bleiben in dem Kampf, der mir und meinem Wort gilt und den ihr ausfechten sollt. Und darum bereitet euch vor, stärket euch immer wieder an meinem Wort, lasset nicht nach im Streben nach oben und ringet unentwegt nach Vollkommenheit. Dann wird meine Gnade und mein Segen euch begleiten und meine Liebe wird euch Kraft zuführen, unbegrenzt. Amen.